Die sechste Konferenz des Demokratischen Frauenbundes Koreas findet Mitte November zu C105/2016 in Pyongyang statt. Auf der Konferenz wird man es voller Stolz bilanzieren, dass der Frauenbund in der Berichtsperiode bei der Verwirklichung der heiligen Sache für die Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus die Rolle des zuverlässigen Helfers und Bandes der Partei ausgezeichnet gespielt hat. Außerdem wird man die Aufgaben dazu besprechen, im sinnvollen Kampf für die Durchsetzung des Beschlusses auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas die Mission und Pflicht als eine revolutionäre Frauenorganisation treu zu erfüllen.